Achter Brief. Interpretation färbt unsere Welt. Liebe Vanessa, im gestrigen Brief habe ich dir kurz den Weg der visuellen Eindrücke im Gehirn geschildert. Wir haben gesehen, wie die von deiner Netzhaut ausgehende Botschaft, das Bild von Margarets Gesicht in Form von 100 Millionen elektrischer Impulse, im vielschichtigen Labyrinth der Neuronen bearbeitet wird. Sie durchläuft dabei Gehirnteile, die offenbar für Interpretation und emotionale Reaktion zuständig sind. Das lässt darauf schließen, dass unsere Wahrnehmung sehr stark von unseren Emotionen und Ideen über die Welt gefärbt ist. Wir sehen einen Vogel ja nicht nur, sondern haben auch Freude an ihm und finden ihn schön. Wir hören ein Geräusch nicht nur, sondern es ist ein Geräusch, das wir mögen oder eben nicht mögen, wie zum Beispiel das Hundegebell drüben auf der anderen Seeseite, das die schöne Stille zerreißt. Alles, was wir hören, sehen, schmecken und so weiter, geht mit einem Gefühl einher. Mag ich nicht, ist mir eigentlich egal. Das geschieht so unmittelbar und selbstverständlich, dass wir es kaum bemerken. Wir müssen es aber bemerken und uns eingestehen, wenn wir unsere Welt wirklich verstehen wollen. Im heutigen Brief möchte ich dir noch auf andere Weise zeigen, inwiefern alles, dessen du dir bewusst wirst, schon durch deine Deutungen, Erwartungen und Emotionen gefärbt ist, ohne dass du davon weißt. Es gibt sogar ein intelligentes Handeln auf der Basis einer Wahrnehmung ohne Bewusstsein, auf der Basis dessen, was ich hier Gewahrsein nenne. Manchmal erfasst man auf irgendeiner Ebene die Bedeutung einer Sache, ohne aber bewusst nachzuvollziehen, dass es so ist. Es gibt ein erstaunliches Phänomen, das Blindsichtigkeit genannt wird und ebenfalls zeigt, dass Signalverarbeitung stattfinden kann, ohne dass man etwas davon weiß. Manche aufgrund von Hirnschäden erblindete Menschen, sie können wirklich überhaupt nicht sehen, sind in der Lage, einen ihnen zugeworfenen Ball zu fangen. Wenn sie die Position eines Gegenstands in ihrer Umgebung erraten und auf ihn zeigen sollen, sind sie dazu erheblich häufiger in der Lage, als aufgrund der Zufallswahrscheinlichkeit zu erwarten wäre. Stell dir folgende Situationen vor. Erstens. Du sitzt in der Küche und plauderst mit einer Freundin. Das Gespräch nimmt dich völlig in Anspruch. Irgendwann streckst du den Arm aus und drehst den Wasserhahn fester zu, ohne dass dein Gedankengang dadurch unterbrochen würde. Später sagt deine Freundin, dieses Getropfe ging mir auch schrecklich auf die Nerven. Erst dann wird dir bewusst, dass du den Hahn zugedreht hast, obwohl es dir bereits im Moment der Handlung irgendwie gegenwärtig war. Zweitens. Du sitzt wieder im Gespräch mit deiner Freundin in der Küche. Das Gespräch nimmt dich völlig in Anspruch. Dann wird dir ein Geräusch bewusst. Du erkennst es als das Tropfen des Wasserhahns und drehst ihn zu. Danach nimmst du das Gespräch wieder auf. In beiden Situationen hast du dasselbe getan, den Hahn zugedreht. Aber beim ersten Mal war die Handlung nicht bewusst. Oder vielleicht hast du schon mal ein spannendes Buch gelesen und dabei ein Glas Saft neben dir stehen gehabt. Du greifst nach dem Glas, setzt es an und kommst dann mit einem Ruck plötzlich zu dir, weil es leer ist. Du hast bereits alles getrunken, aber es war dir nicht bewusst. Betrachten wir jetzt einmal etwas näher die Weltverarbeitungsprozesse, die sich in dir abspielen, ohne dass sie dir zu Bewusstsein kommen. Im vorigen Brief haben wir den Weg eines visuellen Eindrucks durch das Gehirn verfolgt und du wirst dich erinnern, dass eine der Stationen auf dem Weg zur Großhirnrinde das limbische System ist. Das limbische System spielt eine große Rolle für die Emotionen und so kann man erwarten, dass visuelle und andere Wahrnehmungen von unserem emotionalen Zustand beeinflusst werden. Hier ein paar von vielen Experimenten, die erkennen lassen, dass es tatsächlich so ist. Sie zeigen, dass unsere Wahrnehmung eines Objekts durch unsere emotionale Reaktion auf dieses Objekt mitbestimmt ist, ohne dass wir uns je dieses Einflusses bewusst wären. Bei einem dieser Experimente wurden den Versuchspersonen Tabuwörter wie Penis, Ficken oder Hure subliminal gezeigt, das heißt so kurz, dass sie nicht erkannt und bewusst wahrgenommen werden konnten. Die Probanden betrachteten also neutrale bis eher angenehme Bilder, und dabei wurden diese Wörter blitzartig eingeblendet, so kurz, dass sie nicht zu bemerken waren. Dennoch bewirkten diese Wörter Veränderungen des elektrischen Hautwiderstands. Lügendetektoren funktionieren auch nach diesem Prinzip. Und das zeigt eindeutig, dass eine emotionale Reaktion stattfand, obwohl die Wörter nicht bewusst wahrgenommen worden waren.